Stück Brot mehr ist als eines, das wirst du auch so merken. Mein junger Sohn fragt mich, soll ich Englisch lernen? Wozu möchte ich fragen? Dieses Reich geht unter und reibe du nur mit der flachen Hand den Bauch und stöhne und man wird dich schon verstehen. Mein junger Sohn fragt mich, soll ich Geschichte lernen? Wozu möchte ich fragen? Lerne nur, deinen Kopf in die Erde zu stecken, dann wirst du vielleicht übrig bleiben. Ja, lerne Mathematik, sag ich, lerne Englisch.